Er schien die Hand über den Augen, die offene See abzusuchen, und seine Gestalt, die sehr hoch war, hob sich in ihrer ganzen Größe gegen den Horizont ab. Wohl tausendmal habe ich betont, dass ich nicht abergläubisch bin. Aber in diesem Augenblick, da mein ganzes Denken auf Tod und Sünde gerichtet war, erfüllte mich die unerklärliche Erscheinung eines Fremden auf dieser meerumschlossenen, einsamen Insel mit einem Erstaunen, das an Schrecken grenzte. Es schien kaum möglich, dass eine Menschenseele bei einem Seegang, wie er gestern Nacht an der Küste von Arras tobte, lebendig das Land erreichen konnte. Und das einzige Fahrzeug meilenweit in der Runde war vor unseren Augen bei den tollen Männern untergegangen. Zweifel stürmten auf mich ein, die jede Ungewissheit unerträglich machten. Ich trat, um die Frage ein für allemal sofort zu entscheiden, vor und rief die Gestalt an, wie man ein Schiff anruft. Der Mann drehte sich um, und ich meinte, ihn bei unserem Anblick zusammenschrecken zu sehen. Sofort kam mir mein Mut wieder, und ich machte ihm durch Zeichen und Rufe klar, näher zu kommen. Er sprang auch sogleich auf den Strand hinunter und begann, sich uns zögernd und mit vielen Pausen zu nähern. Bei jedem neuen Beweis seiner Unruhe wurde ich selbstsicherer und trat abermals einen Schritt vor, indem ich ihm mit dem Kopf und mit der Hand Mut zuwinkte. Es war klar, dass der Schiffbrüchige nicht sonderlich viel Gutes über die Gastlichkeit unserer Insel gehört hatte. Und in jenen Zeiten genoss die Bevölkerung im hohen Norden in der Tat in dieser Hinsicht einen schlechten Ruf. »Sieh doch«, sagte ich, »der Mann ist ein Schwarzer.« Gerade in diesem Augenblick brach mein Verwandter mit einer Stimme, die kaum wiederzuerkennen war, in einen ununterbrochenen Strom von Flüchen und Gebeten aus. Ich sah ihn an. Er war auf die Knie gesunken, sein Gesicht war qualverzerrt. Bei jedem Schritt, den der Schiffbrüchige näher trat, schrillte seine Stimme lauter, verdoppelten sich Beredsamkeit und Inbrunst seiner Sprache. Ich nenne seine Worte Gebete, denn sie waren an Gott gerichtet. Sicherlich, aber hat nie zuvor eine Kreatur solche himmelschreiende Widersinnigkeiten seinem Schöpfer zugerufen. Wahrlich, wenn Gebet Sünde sein kann, dann war es diese wahnsinnige Rede. Ich lief auf ihn zu, packte ihn an den Schultern und zerrte ihn auf die Füße. »Schweig, Mann«, rief ich, »ehre deinen Gott mit Worten, wenn nicht mit Taten. Hier, auf dem Schauplatz deiner Schuld, sendet er dir die Möglichkeit zur Sühne. Vorwärts, nimm sie wahr. Geh jenem Geschöpf, das zitternd dein Erbarmen heischt, wie ein Vater entgegen.« Mit diesen Worten versuchte ich, ihn zu dem Schwarzen hinzudrängen, aber er schlug mich zu Boden, entriss sich meiner Faust, indem er einen Fetzen seiner Jacke in meiner Hand zurückließ und floh wie ein Hirsch den Arasser Berg hinauf.